50 languages. 96. 96. Konjunktionen 3. Konjunktionen 3. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Wann rufen Sie an? Wann rufen Sie an? Sobald ich einen Moment Zeit habe. Sobald ich einen Moment Zeit habe. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Wie lange werden Sie arbeiten? Wie lange werden Sie arbeiten? Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.